Moin, liebe Freunde meiner Audiokonserven, spricht der seichten Unterhaltung. Das ist Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 77 und ich bin der Andi. In der letzten Konserve erzählte ich euch von der erneuten Infektion der Holden. Diese ist an ihr quasi symptomlos vorübergegangen und weil ich mich laut den Ergebnissen fortlaufend vorgenommener Selbsttests nicht ansteckte, scheint die Boosterimpfung tatsächlich zu funktionieren. Weil wir uns zudem Schlafzimmer und Bett teilen, laut Dreifachimpfung angeblich immunisiert sind und die Virenlast bei einer Infektion vor dem Anschlagen eines Selbsttests recht hoch ist, hätte ihre Separierung innerhalb des gemeinsamen Haushalts mutmaßlich nichts gebracht. Long-Covid bekomme ich im Falle des Falles ohnehin wegen der bereits überstandenen Infektion. Da macht Omikron gegebenenfalls den Braten auch nicht mehr fett. Andererseits könnte eine geringe Virenlast dennoch das Immunsystem triggern und die Abwehrkräfte hochhalten, zumal die derzeitige Zeitnähe zur Boosterimpfung mir für eine etwaige erneute Infektion passender erscheint als Monate später, wenn der Impfschutz für Omikron am Boden liegt. Das ist selbstverständlich meine höchst subjektive persönliche Einschätzung und Entscheidung und absolut nicht, ich wiederhole, nicht zum Nachmachen empfohlen. Dies insbesondere schon gar nicht, wenn man nicht bereits schon einmal genesen ist. Da wäre mir das Risiko an Long-Covid zu erkranken viel zu hoch. Nun habe ich die Tage gelesen, dass es sinnvoll sei, die Grundimmunisierung in den Oberarm zu verabreichen, die Boosterung gegebenenfalls aber per Spray in die Nase. Ob es das jetzt schon gibt, weiß ich nicht, ich denke nicht. Aber grundsätzlich mal eine interessante Idee. Sofern ich das nämlich richtig verstanden habe, führt die Impfung im Oberarm zu guten Antikörpern und T-Zellen, die im Körper zirkulieren und wohl eine schwere Krankheit verhindern. Zu Impfdurchbrüchen käme es dennoch zuweilen, weil es zur Verhinderung der Erstinfektion andere Antikörper bräuchte, die in den Schleimhäuten gebildet würden, wenn dort B-Zellen aktiviert würden. Der Plan ist nun, den Körper via Spritze vortrainieren, dann die spezialisierten B- und T-Zellen mit Spray in der Nase aktivieren, damit sie die erforderlichen Antikörper in die Nasenschleimhaut abgeben und dort den Virus direkt beim Eintreffen platt machen, bevor er überhaupt in eine Zelle eindringen kann. Das liest sich zunächst gut, aber ich kann es mangels meiner Qualifikation nicht werten. Aber wenn ich es runterbreche, dann wurden nachts im Schlafzimmer gegebenenfalls durch das Aerosol meiner Holden meine B- und T-Zellen in der Nase getriggert, die wiederum richtig Antikörper rausgehauen und dadurch mutmaßlich eine merkbare Infektion verhindert haben. Ob das so stimmt, meine Entscheidung vernünftig ist oder war, naja, darüber ließe sich vortrefflich streiten, aber mir erschien sie für mich richtig und Auswirkungen auf andere Menschen hat sie nach den derzeitigen Regeln ja faktisch nicht. Regeln, die übrigens immer abstruser werden, je lauter eine Minderheit schreit oder je eingeschüchterter Entscheider sind. Naja, früher oder später kriegt Covid sie alle und bis dahin baue ich Katzenminze an. Jene, die die letzte Konserve aufmerksam hörten, wissen wofür. Im covidialen Zusammenhang hat die Tage jemand ein Foto getwittert, auf dem augenscheinlich zwei identische Testkits zu sehen waren. Eines zeigte lediglich einen, den Kontrollstreifen, das andere zwei, das heißt ein positives Ergebnis. Mit ersterem wurde angeblich nach Anweisung des Testkit-Herstellers ein Nasenabstrich gemacht, mit dem anderen ein Rachenabstrich. Wohl weil Omikron eher im Rachenraum zu finden sei. Und nu? Man könnte daraus ableiten, dass es am besten wäre, den Mund zu halten und immer durch die Nase zu atmen. Andererseits könnte man es grundsätzlich auch als Chance betrachten, wenn die skandierend spazierende Schreisszene dicht gedrängt und maskenlos lauthals durch den Mund, was soll ich sagen, Darwins Theorie und Teufels Beitrag. Weil für mich der Zug quasi abgefahren ist, mache ich mir für mich keinen Kopf mehr und dementsprechend gering ist meine Furcht vor einer erneuten Ansteckung, was nicht heißt, dass ich andere nicht weiterhin bestmöglich schützen werde. Deshalb bin ich es mittlerweile auch leid, seit Monaten immer dieselben Tweets zu lesen. Es ist zu diesem Thema von neuen medizinischen Erkenntnissen vielleicht abgesehen, alles gesagt. Sogar von mir. Fakt ist, es gibt zwei Lager. Die einen haben es verstanden, die anderen nicht. Politiker ergehen sich indessen in der ständigen Wiederholung ihres Mantras, beten quasi fortwährend den Rosenkranz der immer selben Maßnahmen, in der Hoffnung, man könne die letzten noch bekehren, obwohl alles gesagt ist. Die ständigen Wiederholungen nerven mich nur noch. Die Zeitlinie ist voll des Immerselbens in unterschiedlicher Wortwahl, vertane Lebenszeit. Eine Seifenblase, die in unzähligen Farben schillert, changiert, wechselt, aber im Grunde genommen sind es immer dieselben Farben. Aber von einer Seifenblase erwarte ich, dass sie irgendwann platzt. Das ist ihr Job. Kurzzeitig schön, dann für immer gehen. Ich gucke, gucke, aber das Scheißding platzt nicht, sondern langweilt weiter. Mit dieser Langeweile scroll ich durch die Zeitlinie, die ständigen Wiederholungen überlesend, teils von Menschen, die ich mag und die ich deshalb weder entfolgen noch stummschalten möchte, als Mitgefangener in einer ewigen Seifenblase. Was für eine Perspektive, optimale Voraussetzungen, um depressiv zu werden. Dann ändere halt was, sagt eine Stimme in meinem Kopf. Ja, würde ich gern, aber was? Egal, irgendwas, eine Kleinigkeit, aber du musst es nicht nur wollen, du musst es machen. Und genau das werde ich jetzt tun. Letztes Wochenende wollte ich einen Satz Lautsprecher ins Mikrostudio stellen. Tatsächlich habe ich ein Regalbrett verlängert und so Platz für die Lautsprecher geschaffen, den alten linken und den neuen linken. Anschließen, ausprobieren, zufrieden sein. Sieht auch gar nicht so übel aus und klingt sogar besser, weil linke und rechte nun auf fast gleicher Höhe sind. Immer noch Lautsprecher wohlgemerkt. Dummerweise hatte ich nicht berücksichtigt, dass Lautsprecher, sofern sie nicht entkoppelt sind, gegebenenfalls Schwingungen übertragen. In diesem Fall in das Brett. Von dort in den Mikrofonarm und schlimmstenfalls ins Mikro selbst. Das habe ich gar nicht erst ausprobiert. Naja, wenn man ins Mikro quatscht, hört man per Kopfhörer und nicht per Lautsprecher mit, um Rückkopplungen zu vermeiden. Sollte man meinen, aber wenn man via Lautsprecher etwas mitschneiden will? Auf jeden Fall spürt man mit aufgelegten Fingerkuppen Vibrationen am Regalbrett und am Mikrofonarm, und das ist Mist, womit sich für mich die nächste Baustelle auftat. Darum habe ich den Mikrofonarm ein Brett höher angebracht. Pragmatische Lösung. Aber nur suboptimal. Glücklicherweise habe ich diverse Mikrofonständer und Arme, so noch einen anderen Arm mit Tischklemme. Den konnte ich zwar seitlich an den Tisch schrauben, aber dort war er zu kurz. Ein weiteres Tischstativ mit längerem Arm hat einen Fuß mit drei ausklappbaren Standrohren, für den allerdings kein Platz auf dem Tisch ist. Das hatte ich seinerzeit, weil es in gewissen Positionen zum Kippen neigte, mit Gegengewichten für eine größere Auszugslänge optimiert. Genaueres hierzu findet ihr bei Interesse in der Episode 03 von TJ Mind bzw. dem entsprechenden Blogbeitrag aus dem Juni letzten Jahres. Damals optimal musste es vor einer Weile jedoch anderen Dingen weichen. Aufgrund des wiederkehrenden Platzproblems bei Neuanschaffungen und den daraus resultierenden Umstellungen des Gesamtensembles kaufte ich meine Stative zwar nach und nach, aber in weiser Voraussicht vom selben Hersteller, was sich nun auszahlen sollte, denn dieser verwendet bei Teleskopsystemen bislang weitgehend dieselben Rohrdurchmesser. So konnte ich das kurze Innenrohr des einen gegen das längere Pendant des anderen Stativs tauschen und auf diese Weise die notwendige Länge erreichen. Aufpassen muss ich nur beim Einschieben des längeren Innenrohrs, weil das Mikrofonkabel teilweise innerhalb des Außenrohrs geführt ist. Dort könnte es nun bei Unachtsamkeit zu unerwünschten Quetschungen oder Verletzungen des Kabels kommen. Aber irgendwas ist ja immer, und ein Kabelbinder auf dem Innenrohr als Einschubsicherung sollte gegen etwaige Unachtsamkeiten schützen. Ich habe in diesem Setup übrigens gerade diese Aufnahme gemacht. Geht doch, wie ich finde. Mal sehen, wie lange das so bleibt. Vergangenen Samstag, also vor 1 oder 2 Tagen, wollten wir mit dem Umbau, Umhängen der Küche beginnen. Eigentlich. Uneigentlich meldete sich K1 an und da verbrachten wir das Wochenende und die gemeinsame Zeit lieber anders. Deshalb schenkte ich mir auch die Aufnahme des gemeinsamen Schrittierens. Dass die Krippe abgebaut, entfernt, weg ist, kann ich euch auch hier erzählen. K1 Aufenthalt brachte uns auf die Idee, dieses Jahr zum ersten Mal den Grill anzuwerfen. Plane ab und reingeguckt. Die Gussroste zeigten leichten Flugrost und wahrscheinlich heißen sie deshalb auch so. Hitzeleitbleche und Düsenrohre sind etwas stärker verrostet, dass die enttäuschende Qualität dieses angeblichen Markengrills in keinem Verhältnis zum hohen Preis steht, erwähne ich ja nicht zum ersten Mal. Klagen nützt bekanntlich nichts, also bin ich den Problemzonen mit Drahtbürste, Schlackenwolle, Schmirgelpapier und Staubsauger zu Leibe gerückt. Zündung. Die Brenner liefern ein gleichmäßiges Bild und nach dem Freibrennen machte das Teil einen ganz passablen Eindruck. Vintage. Ein wenig abgerockt, aber es kommt ja aufs Ergebnis an und die Burger waren letztendlich lecker. Mehr gibt es heute eigentlich nicht zu erzählen, somit eine recht kurze Konserve. In der nächsten habe ich dann wohl wenigstens den Küchencontent. Für diejenigen unter euch, die Gefallen an meinen synthetischen Tonkreationen finden, ersetze ich das Standard-Outro heute mal wieder durch elektronische Musik. Beim Namen des Stücks bin ich mir noch nicht sicher. Dark Strings oder Dark Shore. Vielleicht auch ganz was anderes. Lehnt euch gegebenenfalls zurück, schließt die Augen und denkt euch passende Bilder dazu aus. Das ist der Zauber von Instrumentalmusik, oder kann er sein? Nur Ton, kein Text, keine Bilder. Die liegen in der Fantasie der ZuhörerInnen. Klänge als Trigger. Anders, aber ähnlich wie Bücher. Wenn ich lese und dabei im Fluss bin, läuft die Handlung vor meinem lesenden inneren Auge wie ein Film. In meiner Besetzung der Charaktere, nicht in der vorgefertigten eines anderen Regisseurs einer Verfilmung. Der Autor gibt mir zwar die Handlung vor, aber ich fülle die Lücken und schmücke das Gesamtensemble aus. Das können Töne und Instrumentalstücke auch, wenn's passt, man das jeweilige Stück mag und oder man sich darauf einlässt. Jedermanns Geschmack ist es definitiv nicht. Ich empfehle allerdings, es gegebenenfalls in Stereo zu hören. Genug der Worte. Das war Konservenradio Dosenhausen, Konserve 77 vom 31.01.22. Kritik, ob positiv oder negativ, nehme ich gerne per Audio, Briefkarte, E-Mail, Brieftaube, Flugente, Haikutter oder via Twitter @radio_kd entgegen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bleibt gesund. Und mir gewogen, der Andi. Thank you. Thank you.